Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Nicht noch ein Marvel-Podcast. Und heute reden wir über Sam Raimi's Spider-Man 3. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, sind wie immer meine zwei Lieblingskollegen dabei. Einmal der gute Jürgen. Hallo. Und einmal der gute Markus. Hi. Wann habt ihr ihn zuletzt mal gesehen? Gestern Abend. Ist es ein Monat her? Gestern Abend nebenbei. Oh je. Regie führt wie immer Sam Raimi. Schauspieler sind dabei Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, J.K. Simmons. Neu dabei ist Thomas Hayden Church als Flint Marko oder auch Sandman. Der war dabei in Tombstone, in George, der aus dem Dschungel kam, 1 und 2, ab durch die Hecke und Schweinchen Wilbe und seine Freunde. Thomas Grace als Eddie Brock oder auch Hashtag nicht mein Venom. Der ist von den wilden 70ern, Ocean's 11, Ocean's 12 und reine Nervensache, reine Chefsache. Dann Bruce Dallas Howard, Bryce Dallas Howard als Gwen Stacy, die ist aus The Village und das Mädchen aus Hashtag dem Wasser. Hashtag not my Gwen Stacy, ja. Hashtag not my Gwen Stacy und aus der Grinch. Ich glaube, das war die Kleine aus der Grinch. Kann schon sein. Und dann hätten wir noch der Sandman kam zum ersten Mal vor 1963 in Amazing Spider-Man 4. Gwen Stacy kam erstes Mal vor 1965 in Amazing Spider-Man, auch in Amazing Spider-Man 4. Fangen wir mal gleich an. Fancy Intro-Rückblick, es wird immer besser. Habe ich geschrieben, es wird immer cooler, es sieht immer besser aus, richtig, sehr nice. Peters Leben scheint okay zu sein bisher, ne? Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn sein Leben gut aussieht. Es ist nie ein gutes Bach Zeichen, runter. Wenn sein Leben gut aussieht. Richtig, hier geht es meistens den Bach runter. Oh, hi Gwen, wo die dann urplötzlich auftaucht. In der Vorlesung, ja, ja. In der Vorlesung, richtig, ja. Ja, aus Gwen Stacy, super, ein Glück passiert ja nie was Schlimmes. dir geht's so gut, Peter. Ich komm dich mal besuchen. Alles ist gut. Ja, alles ist gut, nur dass er immer noch an der verfluchten Bitch hängt. Immer noch. Oh, wie ich sie hasse. Oh, hi, Harry. Wo er da oben Harry in der Reihe sitzt und auf ihn runtergrinst. Ja. Gott, Harry ist mein Lieblingscharakter im kompletten Film. Er ist einfach nur ein kompletter Irrer. Es ist super. James Franco ist generell so ein unterschätzter Schauspieler einfach. James Franco hat so dieses ich könnte dir am liebsten stundenlang in die Fresse hauen, Gesicht. Aber du merkst eindeutig, er hat Spaß in dem Film. Er hat wirklich Spaß. Er ist auch gefühlt der Einzige, der Spaß hat. Ich muss auch sagen, Harry's ich finde ihn den Einzigen in dem Film, der richtig überzeugend drüber kommt. Ja, Harrys Blumenstrauß ist super. Oh, danke für die Blumen. Aber Harry hat eine große. Harry hat mir auch eine. Oh, scheiße. Ja, die Attention-süchtige Psychopathin habe ich geschrieben. Ja, das war aber auch richtig schlimm. Ja, aber Alter Schwede. Bin ich geil oder bin ich geil quasi? Ja, bin ich geil oder sag bin ich sag mir nochmal, wie geil ich bin. Sag mir nochmal, wie geil ich bin, bitte. Ah, Aber wenn Peter dann ein bisschen das genießt, Spider-Man zu sein, dann findet ihr das überhaupt nicht cool. Ja, weil es nicht um sie geht. Ja. Attention-süchtige Hure, verflucht nochmal. Harry war fleißig in seiner Kammer des Schreckens, habe ich geschrieben. Ja, er hat einen Haufen Scheiß gebaut. Wo auch immer er halt, die Pläne dafür her hatte. Er ist halt zum Green Goblin geworden. Yes. Ja. Und die Pläne, die lagen bestimmt irgendwo in der Schublade. Ja, die hat Harry, der hat hier sein Norman Osborn bestimmt nicht aufgeräumt. Die lagen da noch rum, vermutlich. Wer weiß. So, das Netz mit zwei Leuten mitten im Park fällt überhaupt nicht auf. Oder niemanden direkt mitten in New York, wo nachts 1000 Leute nicht. Okay, gut, passt. Davor. Ist dir schon mal ein Spinnennetz nachts aufgefallen? Ja, weil die da leuchten, vor allem wenn sie nass sind. Ja, aber bei Spider-Man ist es ja so, ich weiß jetzt nicht, ob es speziell bei Tobey Maguire Spider-Man ist, aber normalerweise ist es ja so, dass seine Fans sich nach ein paar Stunden auflösen. Ja. Parasite ist gelandet. Der Parasit ist gelandet. Das wo ich mich gefragt habe, was ist mit seinen Spider-Senses eigentlich? Das ist nicht weit von ihm runtergekommen. Ja, er ist absolut nicht weit von ihm runtergefallen. Ich dachte, sind wir jetzt im Man in Black 2? Richtig. Irgendwie war ich an Man in Black 2 erinnert. Ja, aber volle Kanne. Ja. Irgendwie war ich an Man in Black 2 erinnert in der Szene. Ja, wo dann der Parasit auch auf dem Boden gelandet ist. Ja, richtig. Mitten im Central Park. Ja. Oh, hi, Sandman. Tragische Backstory ist tragisch, richtig, ja. Wobei ich sagen muss, man hätte sich eigentlich komplett auf Sandman konzentrieren sollen, weil das war der bessere Bösewicht. Ja, man hätte sich einen aussuchen sollen und nicht einfach Flint ist alles, was wir haben, reinpacken. Ja, der Schauspieler, auch wenn er nicht der Beste im Cast ist, aber er hat halt wirklich diese Tragik in seinen Augen die ganze Zeit. Ja, ja. Und vor allem die Geschichte von Sandman hätte es verdient gehabt, nicht gefühlt in einer Minute erzählt zu werden, sondern wirklich Raum zu bekommen. Und du hast gemerkt, dass sie das ganze Budget in die ganzen Sandeffekte gesetzt haben. Ja, ja, also Flint ist eh einer meiner Lieblingsbösewichte, weil er halt so ein tragischer Held ist. Mhm. Das fand ich so auch geil Spider-Man 2, in dem Game, dass er am Anfang so als Dings vorkommt, dass er halt auch so tragisch dargestellt wurde mit seinem Gedächtnisverlust. Das fand ich super. Ja, was ich mega da auch cool fand, ist, dass du die Geschichte noch übers gesamte Spiel erzählt bekommst. Ja, oder wie ich in den ersten paar Stunden, in denen du alles direkt einsammelst. Ja. fand ich super. Hi Aunt May, der Superheld, den wir brauchen. Die beste Heldin ever. Die beste Heldin ever, ja. Oder auch, hallo, ich bin hier, um die Zitate von Stan Lee zu zitieren, um wieder zu gehen. Bye, bye. Ja, sie hat nicht so viel zu tun in dem Film, macht aber auch nichts, finde ich. Ist nicht schlimm. Goblin Attack mit sehr guten, mit sehr recht hübschen PS3 Quicktime-Events. Ja, aber der ganze Hintergrund, das ist so PlayStation, das ist echt übel, geil. Oder? Alles, was in der Luft stattfindet, sieht scheiße aus. Ist halt leider Katastrophe. So. Damals sah das richtig gut aus, heute leider Gottes überhaupt nicht mehr. Und dann meine Lieblingsszene. Boing, Sprong, Spring und Harry K.O. Der wäre tot. Alter. Ja, ich musste das dreimal zurückspulen, weil ich mich nicht mehr halten konnte vor Lachen. Boing, Spring, Bonk. Also, aber so richtig stumpf einfach. Bam! Ja. Sind wir doch mal ehrlich, bei dieser Szene habe ich mir gedacht, wow, wie lächerlich kann man so einen coolen Schurken wie den Goblin machen? Oh, es geht noch lächerlicher, glaube ich. Ich fand die Szene super lustig, einfach nur. Der Kampf war ganz nett, auch wenn du weißt, es ist furchtbares CGI, es ist ekelhaft gealtert. Aber wisst ihr, der Kampf an sich ist nicht schlecht choreografiert, das sind die ganzen Kämpfe in dem Film nicht. Die sind alle relativ gut choreografiert, aber sie sehen halt nicht mehr gut aus. Aber dieses Ding, boing, pluck, das ist so, wow. Aber wisst ihr, was ich mich noch gefragt habe? Mhm. Wo ist der Anzug von seinem Dad? Weil da hätte der Boing, Flick, Bong wesentlich realistischer überlebt. Also ja, ich frage mich auch, warum er keinen Helm aufhat, sondern nur diese Maske, die sich zurückfährt. Ja, weil alle Leute damals gesagt haben, die Power Rangers Maske sah scheiße aus. Ich fand die schon immer witzig. Aber es ist der Green Goblin, der soll nach Goblin aussehen. Und nicht nach... Gott, wie heißt der? G.I. Joe? Gab's da nicht so einen mit Maske? Oh Gott, ja, stimmt. dann gibt's die geile Szene mit, wie Flint zum Villain wird. Erstens, was zum Geier testen die da mitten in der Nacht? Zweitens, ist vermutlich nur ein Vogel, kein Stress. So werden Bösewichte gemacht, die Idioten. Aber trotzdem, cooler Sandeffekt, wie er sich auflöst. Du merkst ja genau, hier ist das Budget. Ja, ist komplett hier sehen wir, wie das Budget... Hier sehen wir, wie das Budget sich in Sand auflöst. Gut, es hätte sich nicht in Sand aufgelöst, wenn sie sich auf ihn konzentriert hätten. Meine Meinung. Also, wenn sie da mehr mit Sandman gemacht hätten, wenn sie da schon das Budget reinstecken, wäre es bestimmt noch ein bisschen akzeptabler geworden. Ja. Keiner der Wissenschaftler checkt nach dem Sand. Du hast die Wissenschaftler nie wieder gesehen. Keiner checkt nach dem Sand. Niemand weiß, was sie mit dem Sand gemacht haben. Das war halt zufälligerweise da. Mitten im freien Feld, mitten in der Innenstadt, wo jeder reinstolpern kann. Naja, Wissenschaft halt. War da was? Halt. Ich hab nichts gesehen. Okay, dann just ist auch science. Nichts. Just science, bitch. Düt. Wird schon nicht so schlimm sein, kein Stress. Hey Frank, hast du dir Chemikalien liegen lassen? Ich weiß nicht, wovon du redest. Meinst du die Peter vorhin eingepackt hat in einen Koffer, der auf jeden Fall kaputt geht, wenn man ihn auch noch dann rüttelt? Ja, genau die. Ja, die sind da hinten. Ohne Witz. Ah, gute Kritik zu Watson. Endlich sagt ja einer, wie mies sie ist. Oh, ich fand das herrlich, wo die Kritik gelesen hat. Ich so, ja, oh, das erfüllt mein Herz gerade mit Freude. Ja, und dann will Peter sie aufmuntern, dann denk doch mal an mich. Denk doch mal an mich. Ja, genau. Ja, ich, Peter, nur ich bin wichtig. Und dann macht das Theater das, was Stefan schon die ganze Filmreihe machen wollte, sie haben sie gefeuert. Oh. Ja, das kommt aber noch, das kommt erst noch. Ah, habe ich so gefeiert. Ja, habe ich mir schon gedacht, wie, wenn sie da reinkommt und so. Und gefeuert wird. Hat keiner ihren Manager angerufen? Oh, Herzchen. Wir können auch sagen, dass es dir schlecht geht. Ja, genau. Oh nein, eine Metallstrebe kommt direkt um sie zu besser stehen bleiben. Es geht ja um sie. Da bleibt man stehen. Wo Gwen sich an dem Ding festhält. Sie hat mir geschrieben, zum Glück hängt sie nicht an dem Glockenturm. Dazu oh, hi, kommen Eddie. Wir noch. Oh, hi, Eddie. Ich hasse Eddie in dem Film. Ich hasse diesen Penner. Du sollst ihn das ja auch hassen. Das ist auch nicht mein Eddie. Ja, aber der ist so... Hashtag not my Eddie. Er ist so... So unsympathisch. Er ist so ein Wichser einfach. Absolut. Aber er schauspielt das gut. Das kann ja, er. Ja, klar. Oh, hi, Jonah Jameson. Jonah Jameson. Die beste Szene im ganzen Film. It! It! Nicht die! Denken Sie Ihre Tabletten. Okay, vielen Dank. Nicht die! Wo er dann bevorzugreifen wir zu, ihr guckt und daraus. Die hier? Genau. You tell my wife! Thank you. Wie es hilft, weil die es Ad macht und das, da habe ich wirklich nochmal richtig gelacht. Weil die Szene ist halt einfach nur lustig. Oh, das war so gut. Fuck, I hate Eddie. Ja, I hate Eddie. Fucking wenn er Scumbag. Reinkommt, ich bin der Größte, der Beste, der Geilste. Oh Gott, ich hasse diesen Wichser. Stanley Cameo! I miss him. I ganz think kurz one can make a difference. Ja. Ah. Das erste Mal, dass er was sagt in den Sam Raimi-Filmen. Ansonsten war es immer Blink it and you miss it. Das ist richtig schlimm gewesen. Hier stand er ja wirklich da. Ja, ich denke, dass einer einen Unterschied machen kann. Ja. Ach, das ist so. Es ist halt wirklich so. Aber das hat, ich vermisse ihn einfach. Er war großartig. Yes, MJ bekommt endlich das, was ich verdient. Jetzt kommt's. Ja. Highlight-Moment von Stefan. Jetzt weiß ich, warum du den Film gar nicht so schlecht findest. Oh, die alte verfluchte Hure kriegt endlich das, was sie verdient. Endlich kriegt sie das, was sie verdient. Dieser blanke Hass von Stefan ist großartig. Ja. Hass diesen Charakter so sehr. Random Sandlaster ist random. Ja. Das fand ich auch gut, wie dieser Random Sandlaster auftaucht. Finde ich super. Drunk Harry ist der beste Harry. By the way. Drunk Harry, bester Harry. Und dann muss ich aber auch sagen, Peter, der Kuss, warum? Als er sich da hat feiern lassen. Ja, weil er da ein bisschen zu sehr erfolgstrunken in dem Moment war. Ja, das war so komplett out of character. Ja, aber war es auch, weil er ja weiß, dass MJ nicht weit weg steht. Ja. Ja, und dann der Kampf gegen den Sandman und dann der Spruch, wo kommen die immer her? Er dreht den Stiefel um und hört überhaupt nicht auf, Sand rauszulaufen. Herrlich. Das ist so super, ja. Sand im Kostüm war die auch klasse, ja. MJs Eifersucht ist die beste. Ist das Beste überhaupt, habe ich geschrieben. Oh ja, Bruce Campbell als Gott, die Szene ist so furchtbar. Als Kommissär, ja, super furchtbar. Die ganze Szene, die ist nur unangenehm, wenn die da sitzen. Und immer ich hab die Winken vorgespult. Und, ja, ich hab ich dann auch. Ich hab weil die Szene ich, vorgespult, ging nicht. Weil die ist so unangenehm und die ist auch schlecht gespielt. Nichts gegen Bruce Campbell, aber es ist so schlecht gespielt. Ich und auch schlecht geschrieben. Ach ja, bevor wir dazu geschrieben haben, habe ich noch geschrieben, oh nein, eine Sandwolke mit ominöser Musik raubt uns aus. MJ weiß nichts von Peter, von Gwen, böser Peter, habe ich geschrieben. MJ Eifersucht fühlt sich so gut an. Sie verdient alles, was ihr passiert. Ja, aber es passiert ihr halt nur kurz. Leider. Ich meine, Peter hat das selbst versaut. Er hat es selbst versaut, ja. Dieser Kuss war einfach nur. Ihr ging es eh schon scheiße, aber der Kuss war einfach nur so ein Stich ins Herz, war nicht super. Ich finde schön, dass die niedliche Nachbarin immer noch da ist. Oh ja, das ist die Beste. Ich finde es schade, dass er immer noch nicht mit ihr zusammenkommt anstelle von MJ. Ja. Die Sohnjuwel, die Kleine, die ist so süß. Absolut. Flint ist in diesem Universum tatsächlich der Killer von Uncle Ben. Was jedoch ein Unfall war, was er sehr bereut, was aber auch noch dazu kommt. Und sehr cooler Goo-Effekt, dieses komische Zeug, was auf ihn raufkrabbelt, sieht geil aus. Ja, das war schon geil animiert, ja. Das war sehr, sehr geil animiert. Frage ich mich immer noch, ob das nicht, dass es sich so ein kinetischer Sand war oder sowas, was durch die drüber gelatscht ist. Und dann hast du natürlich eine der Meme-Sounds aller Zeiten. Ja, und am Ende wurde es singen, this is something else, it's a meme. Haha, das ist. Oh, hi, Lizard. Ja, er wird halt nur angeteased. Leider, ja. Ja, leider. Was soll ich sagen, leider? Ich war tatsächlich gestern in dem Moment, wo ich gesagt habe, Gott sei Dank nicht auch noch Lizard. Zumindest in dem Film nicht. Es ist sowieso schon zu viel los da drin. Ja. Netter Sandman-Fight im Untergrund, auch wenn alles sehr nach PS3 aussieht. Heilige Scheiße. Ja, aber ich mag es, weil er einfach so wütend ist, sein Gesicht einfach gegen den Zug drückt. Ja, das war sehr gut, ja. He didn't like sand, it was rough and was everywhere. I don't like sand. Super. Ha, sein Vermieter weiß, was los ist. Sein Vermieter sagt nämlich, sein Vermieter macht sich Sorgen um ihn. Dieser Junge ist eigentlich ein ganz netter Kerl, irgendwas stimmt. Sein eigener Vermieter. Er ist ein guter Junge. Ich zahle ihnen Rente, wenn sie die scheiß Tür repariert haben. Ja, Miete, nicht Rente. Miete. Ja, ja. Ist doch alles dasselbe. Ah, es ist super. Ist halt das englische Wort Rent, deshalb. Ja, ja. Amerika ist ein schönes Land, aber kein mietfreies Land. Genau, sein Vermieter knows what's up, will Mieter, aber macht sich dann auch Sorgen, richtig? Voll süß. Sein Vermieter ist halt einfach ein typischer Vermieter. Mit ja, Herz. Vermutlich ist Peter der Einzige, der wirklich zahlt, deswegen will er ihn behalten. Ja, ich glaube eher, weil seine Tochter scharf auf Peter ist. Das kann auch sein, ja. MJ hat ein paar schlechte Tage und das Erste, was sie macht, sie rennt zu Harry. Yep. Das Traurige ist, dass sie und James Franco so eine krass bessere Chemie haben als sie und Tobey Maguire. Ja, das stimmt. So, Peter, bitte nimm die Tochter des Vermieters, bitte, um Himmels Willen. Wir werden nie rausfinden, ob er sie genommen hätte. I'm a good man, you're a good woman. That's so good. You just go to her and say, I'm a good man, you're a good woman. Der Vermieter, besser. Ich liebe den Kerl. Oh, herrlich. Fuck you, MJ. Ein mieses Omelett reicht aus, tschüss fürs Knutschen. Yep. Oh, hi, Willem. The Foe. Das siehst du mal. Du hast seine Mission vergessen. Komm, küsst er diese Psychopathin schon, überträgt sich diese Psychose über auf andere Leute und er wird wahnsinnig. Siehst du, das ist alles MJ schon. Alles MJ. Hass. Sag's euch. Wie er sich durch alle drei Cases zieht, das ist großartig. Ursula heißt übrigens die Ursula, ja. Die ist super. Oder Ursula, ja, die ist super. Hi, ich bin's, Ursula. Weil im Deutschen sagt sie auch Ursula, es ist so lustig. Ja. Harrys Plan ist, dass MJ mit ihm Schluss macht. Das ist das Beste, was ihm passieren kann. Aber ich wollte dich doch heiraten. Ja, das. Ich hätte nur gerne Erklärung dafür, wie er dann einfach verschwunden ist. So, wenn der Laster vorbeigefahren ist. Magic. Weil es gibt absolut keine Erklärung dafür. Der Laster fährt vorbei und er ist weg. Ja, aber er sitzt in diesem Restaurant. Hast du den Typen da hinter ihm gesehen, der ihn da anguckt? Nee. Er sieht in so eine Ecke runter, weil der hat sich da unten in der Ecke versteckt. Jetzt so rum, so runtergefahren. Ist er weg? Ist er weg? Ja, gut, Gott sei Dank. Harrys Plan ist, dass Peter ihn hasst. Das ist ein dämlicher Plan. Ich liebe ihn. Time for Emo Peter. Oh Gott, ja. Wo er dann in den Spiegel guckt und merkt, dass seine Haare schwarz sind. Furchtbar. Da wo er dann auch, ist das schon, wo er jetzt im schwarzen Hemd dann auf einmal rumläuft und so Badass-Style macht? Nee, erst kommt der Kampf gegen Erst kommt der Kampf gegen ihn, richtig. Gegen Harry, das ist ein netter Fight gewesen. Das ist ein ganz cooler Fight gewesen. Ja, dass du halt einfach merkst, dass halt Spider-Man halt ihm körperlich völlig überlegen ist. Ja, erst reizt Peter ihn und jagt er ihn in die Luft, richtig? Ja, weil jeder Schlag von Peter, da fliegt er weg und das ist, wenn er ihn mal trifft, interessiert es Peter nicht wirklich. Und dann kommt erstmal Eddie Brock mit dem wohl miesesten Photoshop aller Zeiten. Jetzt müsste mich kurz wieder einfangen. Waren wir jetzt schon bei der Prügelszene Harry gegen Peter? Ja, ja, das habe ich ja gerade gesagt, wo er wegen seiner Wut völlig überlegen ist. Ah, okay. Richtig. Und danach kommen wir zu Eddie Brock, der dieses mieseste Photoshop-Ding aller Zeiten macht, wo halt dieses dieses Foto von Spider-Man, der so schlecht aufgemalt ist und er zwei Sachen klaut. Das, mein Gott, das kann selbst ich besser. Ich habe keine Ahnung von Photoshop. So schlecht einfach. Das ist, ich liebe es, wie er dann reinkommt. Du bist Dreck. Du willst Vergebung? Ja. Geh in die Kirche. Also, ja, komm, Mann, hau mich nicht in die Pfanne. Keine Zeit mit mir. Ja, da sagt er dasselbe, was jeder sagen würde. Ich hätte es dir vorher überlegen sollen, du Idiot. Ja. Und wir sind am Punkt des Films mit Suave Peter. Wer ist ja Suave? Yeah. Es ist so cringe, es tut so weh. Es ist in seiner Scheißigkeit einfach ikonisch und großartig. Oh, stimmt, Sandman ist auch in dem Film. Oh, da ist er wieder weg. wir hatten Sandman ganz vergessen. Ich hasse diese Jazz-Club-Szene so sehr. Da musste ich auch vorspulen. Das ging nicht. Es ging gar nicht. Ich genieße das einfach, weil es so schlecht ist. Oh, es ist furchtbar. Vor allem, wenn er mit Gwen da hingeht. Oh, sehe ich darin gut aus? Was? Du siehst rattenscharf aus, Babe. nur um der hässlichen, verfluchten Hure endlich zu zeigen. Sieh mal, ich kann auch andere haben, du Bitch. Nicht nur du bist wichtig. Wobei sie sich ja eigentlich gar nicht beschweren darf. Sie hat immer noch Harry geküsst. Ja. Sie hat mit ihm Schluss gemacht, dass er das irgendwie verarbeiten muss, da darf sie sich nicht beschweren. Nur, dass er sie geschlagen hat, das war halt unnötig. Das war unnötig, ja. Ja, das war echt unnötig, das stimmt allerdings. Aber dann hat er auch selber gemerkt, er ist scheiße und rennt zur Kirche und reißt sich das Kostüm ab. Warum auch immer er dann zur Kirche gegangen ist. Das hat so Superman-Vibes, wie er da in dieser Kirche steht. Und als hätte er unter diesem Anzug den roten Anzug. Ja, was für ein Zufall, dass genau jetzt Eddie Brock da ist. Und vor allem, er betet zu Gott, um ihn zu bitten, Peter Parker zu töten. Nein, er betet zu Jesus. Und ich habe geschrieben, Eddie, ich glaube nicht, dass Jesus so funktioniert. Hast du schon mal was von den 10 Todsünden gehört, also Eddie? Weißt du, töten ist eine davon. Ja. Ich glaube aber, für Eddie ist ganz gut gelaufen, oder? Er hat von Jesus ein Zeichen bekommen auf seine Hand. Oh, hi, Hashtag nicht mein Venom. Kostüm abreißen, Szene aber trotzdem cool, weil das sah geil aus, wie er das weggerissen hat. Ja, ja, da bin ich immer noch gut. Das ist richtig Latex-Anzug oder was habe ich da weg? Das sah auf jeden Fall geil aus. Meine Frage ist: Peter nackt durch New York geschwungen, weil er hatte nichts mehr drunter? Superman-Logik: Wenn man sich ein Hemd wegreißt und du bist ein Held mit rotem Anzug, kommt der von alleine. Vielleicht hat er noch eine Unterhose drunter gehabt, wer weiß das schon. Und mal wieder war auch das die weisen Worte von Stan Lee. Ich meine natürlich Aunt May, um Peter wieder auf den richtigen Pfad zu bringen. Wie gesagt, hallo, ich bin hier, um Stan Lee zu zitieren. Bye! Ich glaube, Peter hätte einfach ein bisschen mehr Stefan gebraucht, der ihm einfach mal sagt, Alter, lass die einfach liegen, nimm die anderen. Ja. Ah, da haben wir ihn, den Venom-Cosplayer. Ich meine, er sieht ein bisschen so aus, aber er klingt einfach scheiße. Weißt du, ich habe dieses... We are Venom. Weißt du, und der ist so, hallo, ich bin Venom. Wir lassen hallo? Einfach, also das war kein Venom. Wir nehmen das Wort Venom bitte nicht in den Mund in diesem Film. Das war Prototyp 1.0 von einem Alien-Symbiont. Es war nicht Venom, das war einfach ein Symbiont. Genau, es war der Symbiont. Finde ich gut. Damit kann ich leben. Dramatisch Kostüm aus Koffer nehmen, Szene 4. Das sind dann dauernd gemacht in dem Film. Harry, du hast da Kartoffelbrei. Oh, das ist dein Gesicht. Stimmt. Der Butler, der dämlichste Plot-Twist ever. Der Butler hätte ruhig was sagen können. Oh. Dass der Butler die ganze Zeit die Schnauze gehalten hat. Ja? Das meine Fresse. Es war so dumm. Ich habe nicht geliebt wie einen Sohn. Dann umarmte ihn so komplett awkward. So. What the fuck? What happened? Das war so dumm. Er ist der mieseste Venom überhaupt, das stimmt allerdings, ja. Er ist kein Venom, er ist ein Symbiont. Dann die Sprüche. My spider sense is tingling, if you know what I mean. Oh Gott. Da haben wir es wieder, dass Kristen Dunst nichts anderes kann als laut schreien. Vielleicht wenn mir eins in allen drei Spider-Man-Filmen auf den Sack gegangen ist, ist es, dass sie wirklich im letzten Drittel aller drei Filme immer nur am Rumschreien ist. Ja. Did he remember what you did to me, sagt Eddie. Und er sagt, I'm sorry, Eddie. Du hast willentlich Fotos gefälscht, um diese in einer großen Zeitung abzudrucken. Yep. Für Geld. Yep. Wurdest erwischt und gefeuert und gibst Peter die Schuld? Das ist, wie die Welt, das ist doch, wie die Welt funktioniert. Man selbst überlegt sich was, um reich zu werden. Wenn es schief geht, gibt man dem anderen die Schuld. Ah, die Politikmasche, ich verstehe. Ja, ja. Und dann Sandman hilft. Warum? Warum? Warum? Weil wir Sandman bis dahin wieder vergessen hatten, dass ja eigentlich Sandman der Hauptbösewicht ist. Ja, hilft ihm als Bösewicht. Achso, ja, stimmt, weil er auch ein Bösewicht ist. Da war ja was, ja. Ja, du willst doch auch die Spinne. Du willst doch auch die Spinne töten. Seit wann? Ja. So, hä? Oh, hi, Harry. Das Kind mit der Kamera war super. Ist übrigens die Tochter gewesen von Sam Raimi. Ach, süß. Ah, das ist 100 Mäuse für die Kamera. Da ist kein Film drin. 100 der kostet Mäuse. Extra. Okay. 100 Mäuse. Ah, okay. Ich habe diese Szene geliebt. Diese Verhandlung mit dem Kind. Das dachte ich mir schon, ja. Oh, vor allem Jay, wie er sein Geldbündel rauszieht. Zack, zack, zack, zack. Kamera, klack. Und dann aufmachen. Ich habe diesen Spruch geliebt. Ich wünschte, ich wüsste, was aus dieser Kleinen wird. Die wird bestimmt mal sein Imperium übernehmen. Ich würde das auch sagen, die wäre perfekt für ihn als Angestellte. Absolut. Als Nachfolgerin. Oh nein, Harry, er wurde angegriffen. Oh nein, wie schade. Venom Cosplayer dead. Hashtag not my Venom. Sad Sandman Story is sad. Richtig, ja. Mhm. Ja, und da vergeht er wie ein Sandkorn im Wind. Gone with the Wind, ja. Ja, Gone with the Wind tatsächlich. Mach's gut. Ich habe Banken ausgeraubt, mehrere Leute mit meinem Sand umgebracht. Bah, ich bin jetzt gut. Und dann stirbt Harry gemütlich vor sich hin. Hey Harry, wie geht's dir mit deiner gestochenen Lunge? Oh, ging mir schon besser. Und dann das Spidey-Meme-Face, wo er heult, wo er sich anstrengt, keiner, traurig auszusehen. Keiner kann so schön ugly cryen wie Tobey Maguire. Es ist großartig. Und auch wieder da ist es. Weißt du, wirklich so völlig overacted ugly crying. Es ist fantastisch. Absolut. Und so endet die Sam Raimi Trilogie. Es gab Pläne für Teil 4. Anne mit dem Hathaway Lizard mitunter, genau. Anne Hathaway sollte eine Mischung aus Black Cat und Vulture spielen, die Tochter von Vulture. John Malkovich sollte den Vulture verkörpern. Und es sollte ein Auftritt von Craven, Mysterio und Rhino geben. Das heißt, die Bösewichte hätten immer mehr sein. Oh Gott, wir sind froh, dass sie niemals weitergemacht haben. Weil allein dort diese Überfrachtung der Schurken mit Goblin, dem Symbiont, Sandman, so ein bisschen Lizard, das war schon zu viel. Ja, also der Film sollte 2011 erscheinen. Es gab Differenzen zwischen Raimi und Sony. 2010 gab Raimi das Projekt ab und danach haben sie es immer wieder versucht. Sie haben ja versucht, so ein danach ein paar Jahre später, nicht mal drei Jahre später, kam ja schon Amazing Spider-Man raus. Oder ich glaube 5 Jahre oder sowas. Weiß ich nicht mehr genau, wann der rauskam. Da war es halt schon so, wieso startet ihr das wieder neu? Was soll das jetzt? Und da haben sie ja wieder versucht, Sinister Sticks zu starten. Was sie jetzt nochmal versuchen zu starten. Weil Sony gibt nicht auf, weil das nächste, was jetzt rauskommt, das neueste ist Kraven the Hunter. Wo Kraven nicht Kraven ist, sondern Veganer. Veganer the Hunter, habe ich schon genannt. Yeah. Katastrophe. Ja, das ist fürchterlich. Er ist ein Pazifist. Ja, Kraven. Bullshit, Alter. Kraven. Der fucking Hunter ist ein Pazifist. Ein Bullshit hoch 3. Was haltet ihr von dem Film? Für mich, also wenn ich ihn bewerten möchte oder sollte, oder was ich also tun werde, ist, für mich ist es nicht der beste Spider-Man von den Sam Raimis. Es ist immer noch der zweite. Dennoch, Mary Jane Watson leiden zu sehen, das tat so gut. Es tat so gut. Es hat mit meiner Seele richtig, richtig erfüllt. Der Film an sich ist fürchterlich. Aber die Szenen in den MJ Blanken Hass, den du dieser Figur entgegenbringst, das ist fantastisch. Allein für diesen Hass. Für diese Gerechtigkeit, die endlich herrscht über diese verfluchte Psychopathin, kriegt der Film von mir eine 7 von 10. Wie schaut's bei euch aus? Also für mich ist es definitiv, definitiv der schlechteste von den dreien. Also mit Abstand sogar. Ich liebe den ersten, der zweite ist sogar noch besser. Ich finde auch, dass die Effekte von Doc Ock deutlich, deutlich besser gealtert sind. Allein die Zugszene ist bis heute weniger CGI. Ja, weniger weil viel CGI, mehr praktische Effekte waren, ist mir schon klar, aber trotzdem. Also für mich, ich kann da definitiv nicht mehr als 5 von 10 geben. Also es ist, nee. Allein wegen der Symbiont. nee, ganz ehrlich, mehr als eine 5 ist nicht drin. Ja, wo fange ich an? Also bei dem Film würde ich eher sagen, da fällt es mir schwer, Punkte zu vergeben. Weil eigentlich habe ich gestern nur gemerkt, wie ich mit einer Punkteskala nur abziehe. Mit zwei Augen zugedrückt. Und wirklich zwei Augen zugedrückt, dabei eingeschlafen, wäre ich noch bei einer 4 von 10. Aber eine Realwertung bin ich eher bei 2,5. Es ist für mich der absolut schlechteste Spider-Man, weil er mir keinen Spaß macht. Er überfrachtet alles, was Spider-Man ausmacht, weil wenn ich es genau nehme, sind nicht nur drei Schurken drin, nein, wir packen da rein eine Liebesdiffusität zwischen den zwei Hauptteilen. Wir packen Black Spidey mit rein. Wir packen Venom irgendwie mit rein. Jetzt muss ich ihn leider doch beim Namen nennen. Geben ihm das beschissenste Ende, das überhaupt möglich ist. Den ganzen Film ist er geil. Und dann ein kleines Klingelglöckchen, das du an Ostern für 2 Cent kriegst, besiegt ihn. Übertrieben gesprochen. Ja, das ist aber Venom. Das ist schon immer so gewesen. Ja, es ist Venom, aber es tut mir leid, ihn da mit 5 Stangen, die zufällig da runterfallen. Und in dem Moment ist Peter Parker auf einmal Genius. Er hat es ja selbst nicht gerafft, dass dieses Klingeln es war. Aber in dem Moment, da rafft er es auf einmal. Und zufällig sind da auch noch diese Balken. Also es war einfach beschissen aufgebaut vom Ende. Sandman wollen wir gar nicht reden, wie oft der vergessen wurde. Der ist immer mal wieder als eigentlich Hauptbösewicht reingekommen mit... Ja, Sandman, klar, den hatten wir auch noch. Was machen wir mit dem? Und bekommt dann einen Endfinal-Kampf. Ja, so war es mit Doc Ock aber genauso. Dann, Doc Ock so, hey, ich bin auch hier im Film, macht's gut. Und dann hast du aber auch noch den Green Goblin, der viel mehr Zeit gebraucht hätte, um sich aufzubauen. Nachdem sein Dad tot ist, er erfährt, er wird psychotisch. Dann hast du noch diesen Lulatsch, der Jesus-Style den Symbionten abkriegt. Und also eigentlich, zu guter Letzt noch den Lizard irgendwo reingepackt. Das ist wie ein Riesenbild, in dem irgendwer versucht hat, einfach alles reinzuquetschen. Ja, der ist komplett überladen, der Film. Die hätten sich eigentlich, also meines Erachtens hätten sie sich auf Sandman konzentrieren sollen und vielleicht noch den Green Goblin. Das war's. Also die neue Version von Green Goblin. Nee, sie hätten ihn aber nicht als Schurken rausbringen sollen, sondern eher die Entwicklung. Was macht denn gerade, so nach dem Prinzip, was macht gerade Harry? Richtig, genau. Was macht gerade Harry? Was passiert mit Harry? So langsam, so macht ganz langsam aufbauen. Macht einen Bösewicht und baut einen mit ein. Und vielleicht am Ende mit rauskommen lassen, so da gab es irgendjemanden, der macht dieselben Sachen wie der Goblin, aber er ist nicht der Goblin und ihr wisst nicht wieso und am Ende kommt dann raus, es ist Harry. Und das dann, wäre nicht. Ja, Idee. Oder du hast dann schon einen Teaser für den nächsten Film. Richtig. Aber das Ding war einfach überladen wie Hölle. Dennoch, ich hatte und Spaß. Du hattest, Bolle, also ich hatte das Gefühl, Tobey Maguire hatte keinen Bock mehr. Hat er auch nicht. Null. Also, er hatte keinen Bock. Dieser Film, der Hauptdarsteller, der spielt, also für mich hat der null gespielt. Für mich, also mir ist es rübergekommen, als hätte er sich gedacht, boah, so würde ich mich am letzten Tag vor meiner Rente fühlen. Boah, wie muss ich jetzt diesen Tag noch rüberbringen? Also man hat wirklich gemerkt, James Franco war derjenige, der am meisten Spaß hatte in dem Film. Und ansonsten, er war halt komplett überladen. Was sagst du noch dazu, Jürgen? Nee, ich stimme euch da 100% zu. Es war einfach zu viel von allem. Für keine Charakterentwicklung war in irgendeiner Form Zeit. Dann hast du auch dieses gezwungene Love Triangle noch mit da drin. Alles so ins Nichts geflossen. Alles. Du hast dieses Love Triangle und auf einmal ist er aber böse und zwingt MJ zu Sachen. Nee. Ich habe ihm halt nur 5 Punkte gegeben, weil er halt mitunter halt trashig unterhaltsam ist. Und J. Jonah Jameson hat immer ein paar extra Punkte. Ja, also ich muss sagen, was hat bei mir Punkte gegeben? J. Jonah Jameson und die Nachbarin, die ihm sogar Kekse und Milch bringt. Hast du noch welche mit Nüssen? Ja, nee, aber ich kann welche machen. Ja, mach! Das waren die extra Punkte, die es noch gegeben hat. Ja, also es ist halt wirklich, also bei mir ist es halt wirklich gewesen, mein Hass zu MJ ist ja nicht gerade klein. Omnipräsent. Und für mich war das auch eine Offenbarung, diese verdammte Hure endlich leiden zu sehen. Hat mich nicht gewundert, dass du dann viele Punkte gibst. Oh, das war einfach für mich. Aber 7 ist schon krass, nur deswegen. Das ist schon krass. Endlich kriegt sie das, was sie verdient. Also ich habe gestern zumindest eine über 5 Bewertung bei dir erwartet, allein nur wegen MJ. Gut. Freunde, ich danke euch, dass ihr mit mir über Sam Raimi's Spider-Man 3 geredet habt. Jederzeit. Immer wieder gern. Und freut euch auf zum nächsten Mal, wenn es endlich heißt The Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield. Ich freue mich drauf. Lange nicht mehr gesehen. Ja. Alles klar. Macht's gut.